1 Live Infos. Mit Tobias Jobke um 21 Uhr. Österreich wegen möglicher deutscher Spionage verärgert. Mega-Kühlturmsprengung in Florida geglückt und das Wetter in der Nacht nur wenige Schauer. Ein Ausspähen unter befreundeten Staaten ist nicht nur unüblich und unerwünscht, es ist nicht akzeptabel. Österreichs Bundespräsident van der Bellen ist sauer auf Deutschland. Es geht darum, dass der deutsche Geheimdienst BND in Österreich spioniert haben soll. Laut Medienberichten hat er 2000 Telefone und Handys und noch dazu E-Mail-Adressen ausspioniert. Van der Bellen will jetzt erstmal wissen, was Deutschland dazu sagt. Wir sind beide Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und wir wollen nicht, dass das Vertrauen auf diese Art in Frage gestellt oder untergraben werden könnte. Die deutsche Regierung hat öffentlich noch nichts zu den Spionagevorwürfen aus Österreich gesagt. Flüchtlingsrettung. Die spanische Küstenwache hat in den letzten beiden Tagen mehr als 900 Menschen von Booten auf dem Meer gerettet. Außerdem wurden 4 Leichen geborgen. Spanien hatte sich am Montag bereit erklärt, Flüchtlinge von einem Schiff aufzunehmen, das Italien und Malta abgewiesen hatten. Die italienische Regierung will noch 2 anderen Rettungsschiffen verbieten, in Häfen in Italien anzulegen. Trümmerhaufen. In Florida ist eine der größten Sprengaktionen der Welt geglückt. Sprengmeister haben in dem Bundesstaat der USA die beiden Kühltürme eines Kraftwerks zeitgleich zum Einsturz gebracht. Sie waren gut 140 Meter hoch. Um sie zu sprengen, brauchte es 680 Kilo Dynamit. Die Aktion war mehr als 2 Monate lang vorbereitet worden. Jetzt wird noch der Rest des Kohlekraftwerks in Florida abgebaut. Dänemark-Sieg. Schluss aus, vorbei. Die dänische Auswechselbank springt auf, rennt auf den Rasen. Puh, das war ein hart erkämpfter Sieg. Dänemark ist erfolgreich in die Fußball-WM in Russland gestartet. Die Mannschaft hat Peru geschlagen mit 1:0. Mehr von Philipp Nagel. Erzielt hat den goldenen Treffer ein Bundesliga-Legionär. Yusuf Paulsen von RB Leipzig beschert den Dänen also die ersten 3 Punkte dieser WM, wenn auch schmeichelhafte. Denn Peru über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Die Chance zur Führung wurde aber mit einem vergebenen Elfmeter kurz vor der Pause leichtfertig vergeben. Das sind die anderen Ergebnisse dieses WM-Spieltags. Frankreich schlägt Australien 2:1 und Argentinien kommt gegen WM-Neuling Island nicht über ein 1:1 hinaus. Gerade ist noch das Spiel Kroatien gegen Nigeria gestartet, da steht es noch 0:0. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht kann den ein oder anderen Schauer bringen, meistens bleibt es aber trocken bei 10 bis 15 Grad. Morgen geht es wechselhaft weiter. Sonne, Wolken, aber nur selten mal ein Schauer. Die Temperaturen gehen etwas nach unten. In Kamen, Soest und Herne maximal 19 Grad, in Bergisch Gladbach und Minden 20. Die neue Woche startet so ähnlich, nicht immer Sonne, aber meistens trocken bei bis zu 23 Grad. Stauschau. A3 Arnheim Richtung Oberhausen, zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd mehr als 10 Minuten plus 3 Kilometer stocken. A3 Frankfurt Richtung Köln, zwischen Lohmar Nord und Dreieck Heumar ungefähr 1,5 Stunden mehr, 9 Kilometer Stau, wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. Am besten ihr fahrt schon ab dem Kreuz Bonn-Siegburg über die A560 und die A59. Die A3 Köln Richtung Oberhausen, die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Die Umleitung geht ab dem Kreuz Kaiserberg über die A40, die A59 und die A42. Die A31 Gronau Richtung Lingen, die ist zwischen Ochtrup Nord und Schüttorf Ost wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Und die A59 Köln-Düsseldorf, die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen dicht. Da wird an der Brücke gearbeitet. 1 live. Moving. Gönnt euch zwischen dem ganzen Fußball die richtigen Beats für heute Abend. WM-Modus mit Jan-Christian Zeller und gleich einen sehr guten neuen Track von David Guetta und Showtek zusammen. Viel wichtiger ist aber, das Hu ist zurück. Das isländische Hu. Und wer bis jetzt noch nicht in WM-Stimmung war, ich finde, spätestens seit heute Nachmittag, seit dem Hu, muss es soweit sein. Morgen erstes Deutschlandspiel. Ich hoffe, ihr seid im Modus. Hier ist der WM-Song. Live it up. Twice. Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, where y'all at? We right here. Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. Thank you. Tone and Moving, Under the Moon, hier ist 1 live und hier kommt die Bank. David Guetta und Showtek zusammen sind einfach eine Bank, wenn es um erfolgreiche Club-Tracks geht. Bad und Sun Goes Down waren die erfolgreichsten. Jetzt kommt ein neuer und was wir schon wissen, weil sie nicht zum ersten Mal zusammenarbeiten, wenn sie zusammen im Studio sind, dann kommt immer David Guetta zu Showtek. Also der fährt immer zu Showtek hier nach Holland, weil die haben schöne Studios und er kann dann so die anderen Vibes aufnehmen, hat er uns mal erzählt und so. Das haben sie jetzt zusammen gemacht. Your Love, ein neuer gemeinsamer Track von David Guetta und Showtek. First Play in 1 Live. Familiar. I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling. tú y yo nos familiarizamos. Un poco de química y el party prendemos. No olvido la crítica si nos entendemos. ¿Qué tú crees si tu mente no me temo? Señorita, ¿qué necesita? Sería mucho mejor si participa. Así de lejos no, mejor cerquita. Yo voy a hacerte todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien. Can we get it? Family, family, family, familiar. I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, yeah. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up. Can we get it? Family, family, family, familiar. I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, yeah. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up. Can we get it? I really get to know you. Ich lebe für Hip-Hop. Wer kennt noch den Song? I love this shit. Ladies and gentlemen, we're like. So heißt auch die Party heute im Nox in Aachen. Ich lebe für Hip-Hop. Towns of Berlin. German versus International Hip-Hop. Es gibt also Deutschrap, US, New School Hip-Hop. Und DJ ist unter anderem Basho, seit 2 Jahren der Tour-DJ von Azad. Das ist mein Tipp für heute Abend. 23 Uhr geht die Party los in Aachen und den Song spiele ich jetzt einfach. DJ Tomek, Oldschool, Leute. Graffiti on the wall in Berlin. Clash of the two cause a dangerous whirlwind. Rap flow through a live wire. Work for hire, grip flyer. Put the stronghold on strict attire. Now we multiplied our strength on a worldwide note. Through compact disc, televised live quotes. Clear my throat with the green fog from Bulldog. Thick small, my memory kept it on log. Fly through space like a comet with DJ Tomek. Making y'all drunk niggas vomit. Slinging to the hip hop junkie. From country to country. Mic cords swinging like monkeys. Live up for hip hop. Rap so authentisch, mein Kino kann das. Denn viele Fronters sind außen hart und innen Post wie Lilo Wanders. Ich hab ein Maul, das sich am Mikros anpasst. Mach meine Schnippen, dicke Titten, große Augen wie in Fehlmangas. Lass mich gehen, auch ohne Riesenanlass. Steh auf die Frau Sri Lankas, auch gerne Tangas, doch am liebsten. Bleib in harten Zeiten ziemlich standhaft. Ihr könnt essen so viele Worte, doch müsst wissen, da bin ich Fins veranlagt. Schäber, Schieber, Twins mit Beats im Anschlag. Kurs ist der Typ, der nach dem Bad fragt und mit Edding deine Fliesen anmalt. Deine Tochter in Gesangskabinen lang macht. Aufgrund des Sweet hat auch immer angesagt bei Schwiegermamas. Der vieles anfasst, was viele anmacht. Der viele Brandnamen, der viel mehr Verstand hat als Kies auf Wanker. Der Philipp Land als der friedlich ansagt. Dass du ein voll korrekter Stab bist, nie ehrlich, aber dein Stil ist Standard. Und bis die Mucke mir den Wiesen rank hat. Steh ich wie Peak 7 bei Burger King, für Pommes auch bei Riesenantrag. Und wenn dann dieser Mann am Mikros ran kann, geht das Licht aus für alle anderen im Seasland. Yo, peace. Ich lebe für Hip Hop. Up in Crestburg, Germany, puff from burgundy, brown blocks. Can we shine from the apple to rise, the battle rock? Mechanical shots, channel through a panel with cops. Soprano and bass, shell bombs, punk to the face. Chemical gas, we rock from the digital DAC. Material, stereo, universal and wax. Flooded with blast, I roll with a team of bats. Brooklyn on cats, my brothers from the Allen Estate. Living hip-hop, Wu-Tang Clan, the son of man. We won't stop, the Amsterdam greening we crop. Machinery pops, blood on the scenery hot. Hip-hop, some we live yes, for the yes, serum yeah. The drop. Hey, yo, mein Flow an Bühne dacht, Wissen ist Macht. Was mich in Deutschland ankotzt, wenn jeder Spaß aus Rap mit Wissenschaft macht. Hart, wenn dein Paps nach einem harten Tag und Herzinfarkt im Straßengraben lag, aber nicht wieder erwacht. Wahre Feinde dissen dich wenigstens öffentlich. Falsche Freunde öffnen dich und ziehen dich ab. Doch wir planen am Tag, in der Venieren bei Nacht. Rasieren dein desinfizieren mit Schnaps manchmal. Läuft's andersrum wie ein Rasenmäher mit Fastbrier. Doch wenn die zwei Dicken rappen, sind auf deinem Jam garantiert Toiletten leer. Was? Ihr wollt mir lieber Twins, zweimal im Doppelbettplatron, nicht ohne Sex. Für dich ist Hip-Hop bloß ein Modegag. Bist doch bloß am Set, weil in dein Projekt Kohl steckt. Ich bin der, der Texte schreibt, mein Bruder, der Noten setzt. Und zwischen Heidelberg und Minden geht eh zwei Bodenblech. Zu viel Alkohol im Arsch, klar, schon sitzt meine Idioten. Ich lebe für Hip-Hop. Hip-Hop. Hip-Hop. Don't stop.

you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Chance. Drop top, how we rolling down on calling South Beach. Yeah, look like Kelly rolling, this might be my destiny. Yeah. She want me to eat it, I guess dinner's on me. I got you, know I got the sauce like a recipe. She just wanna do it for the grand. You know you. She just want this money in my hand. I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Hey. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yokes wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Kickin' Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me, back. About me, back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Think I'm crazy. Okay, well, maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah, yeah. Finger to the world, it's you pay. I've been slaving, done the cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yokes wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yokes wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I can't wait for the show. Got that good, yeah, I know. You should not be alone. All this drink got me though. Car got me right, and I feel so alive. Hey, she don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay up late, she just wanna stay. No, I can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yokes wanna kick it, Jackie Chan. Eins Live, Stauschau. Kurz nach 9:30 ist es A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmar Nord und Dreieck Heumer. Ungefähr 1,5 Stunden plus 9 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. Am besten ihr fahrt ab dem Kreuz Bonn-Siegburg über die A560 und die A59. Die A3 Köln Richtung Oberhausen, die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten noch bis Montagmorgen gesperrt. Die Umleitung geht ab dem Kreuz Kaiserberg über die A40, die A59 und die A42. Die A31 Gronau Richtung Lingen, die ist zwischen Ochtrup Nord und Schüttorf Ost wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Herne-Börnig und Castrop-Rauxel, ein Unfall mehr als 10 Minuten plus, 2 Kilometer stockend. Und die A59 Köln-Düsseldorf, die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd noch bis Montagmorgen dicht. Da wird an der Brücke gearbeitet. 1 Live. Moving. Mit Jan-Christian Zeller, ich mache sofort den letzten Moving-Mix heute Abend an. Hip-Hop von DJ Max. Ich muss noch kurz sagen, dass mich itsben77 auf Insta markiert hat bei der Story. Und der hört Moving über Boxen mit eingebauter Lightshow. Perfekt für heute Abend. Die nächsten 20 Minuten also Hip-Hop, New School und Old School gemixt von Maxi. Schreibt ihn M-U-G-Z-E-E. Das ist DJ Maxi. Der Mann, der jeden Freitagabend hier auch für die 1Live-Hip-Hop-Session zuständig ist. Und die erste Nummer, also es ist gleich crazy Klassiker dabei. Aber erst mal Drake hören. Mit Nice For What. Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been people what you bringin' to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. Put your phone out, gotta hit them angles. Put your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. But it's a short life. Without a follow, without a mention. You really piping up on these niggas. You gotta be nice for what to these niggas. I understand. You got a 100 bands, you got a baby Benz. You got some bad friends. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them. Work at 8 a.m., finish round 5. Post talk down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline. You know dog days, you know hard times. Time for the last month. Saturday, call the girls, get them gassed up. Gotta hit the club, gotta make the ass jump. Gotta hit the club like you hit the motherfucking angles. With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life. Heftig debattiert, bekomme ich übelst deplatziert, mein Genick massiert. So, was ist denn mit den Tittenheftchen hier? Ich will, dass alle Asche wackeln, bis die Rippen brechen. Yeah. Ich hab Astronomie studiert, ich werd Astronaut. Mein ganzes Leben ist von Tarzan abgeschaut. Blind schwingt durch den Großstadtdschungel, auf der Suche nach David Kent, das USB-Dongle. Da gibt's endlich keine Kackmucke mehr, alles wird schöner. Amis sagen, that's a Downer, das ist ein Döner. Ich hab Tinte auf meinem Fisch, warte, sagt der Kapitän zum Landarzt. Sag, nee, das ist nur Bartek. Alle fragen, bist du irre? Vollkommener Treffer. Manchmal steh ich da und starre Luft in die Löcher. Was ist denn mein Statement zu anderen deutschen Rappern? Eure Beats haben Bass, unsere Beats haben besser. Drehen sich nach mir um. Schlimme Blähungen sind der Grund. Rapper kommen, fragen, ob sie mit meinem Smartphone ihre Ma anrufen können. Ich sag klar, da drück einfach wahr, Wiederholung. Wovon handelt dieser Song? Weiß nicht, aber seid ihr schon mal nackt auf einem Trampolin gesprungen? Alles wackelt, wir wollen tanzen, doch der DJ nervt mit Karten. DJ nervt mit Karten, Karten, Karten, Karten, Karten. What's goes? Dreht am Rad, hebt die Arme, bewegt den Arsch, geht Bananen, geht hart wie Farbe, geht noch mehr amerikanische Phrasen, geht Salami. Jungs, ich hab keine Luft mehr, könnt ihr nochmal die Hände hoch? Achtung, das nenn ich mal ne Essay-Überwachung. Fahr zum Himmel, ich genieße sofort beim Tanzen. Trag das Kinn hoch, Sprudel und Einkaufstaschen. Wenn ich hasse, trinke ich Kippen und rauch mich am nächsten Tag. Esse mein Fernseher und starr dabei aufs Leben. Das doch heute Nacht ist heute Nacht und ich bin dicht wie Imbo. Warum schwebt ihr da am Rand herum, als wird ihr Pluto? Kätzchen im Karton, lass die Kiste wackeln und so. Tanzen ist ein Kampfsport, werft mich um Judo. Schau, ich bin Bruno, Maus, ich schnappe mir Granaten. Der Himmel ist jetzt so drauf, auf später zu warten. Jetzt geht's ruhig raus. Jetzt schon in die Kiste mit dem Ach, jetzt schon in die Kiste mit dem Was ist denn mit den Tittenäffchen hier? Weiß 50 das? A little bit of this, a little bit of that. Get it cracking in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot, get the work in that back. Girl, shake that thing, yeah, work that thing. Let me see it go up and down. Rotate that thing, I wanna touch that thing. When you make it go round and round. I step up in the club, I'm like, who you with? See, you need in the house, yeah, that's my clique. Yeah, I'm young, but a nigga from the old school. On the dance floor, a nigga doing old moves. I don't give a fuck, I do what I want to. I hit your ass up, boy, I don't want you. Better listen when I talk, nigga, don't trip. Yo, heat in the car, mine's in this bitch. I ain't tryna beef, I'm tryna get my drink on. Now my diamonds, my fitted and my mink on. I'ma kick it at the bar till it's time to go. Then I'ma get shorty here and I'ma let her know. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the lick in it in a little bit. 50 coming out your stereos. Hard to tell though, cause I switched the flow. Eyes a little low, cause I twist the jaw. Pockets on swole, cause I move the O's. My neck, my wrist, my ears is froze. Come get your bitch, she on me, dawg. She must have heard about the dough. Now Captain, come on and say la ho. I get it crunk in the club, I'm off the chain. Number one on the chart all the time, man. When the kid in the house, I turn it out. Keep the dance floor packed. That's without a doubt. But shorty shake that thing like a pro, man. She backed it up on me, I'm like, oh, man. I got close enough to her so I know she could hit. System thumping, party jumping, I said loud and clear. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the lick in it in a little bit. And you got me feeling right, you heard me. My mama gone, you can spend the night, you heard me. I ain't playing, I'm trying to fuck the night, you heard me. Clothes off, face down, ass up, come on. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. Unbutton your pants just a little bit. Take them all, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. You're so scared. When you see me, I'ma take a Swiss wife, I'ma take a Swiss car, I'ma take them chains off, I'ma take it tomorrow. I'ma run up on the stage, I'ma do it for real. It's okay, just do it when you see me then. I'ma tell him that he's soft, I'ma tell him he's fake. I'ma run down on his head straight to his face. I'ma tell him I don't like no beats that he make. But it's okay, just tell me when you see me then. I don't like his ad-libs when he talk on the song. I don't like the skinny nigga been all so long. And I heard his whack ass don't produce his songs. Man, it's okay, just say it when you see me then. Whoa, who we talking about? People don't like when you in your zone. Different can't get the fucking paper on their own. I don't care, I just splash on them like cologne. And plus, it's okay, I be good anyway. They don't like when you rich, they don't like when you up. They be talking real crazy when they see you, what's up. Man, they all gonna talk, all you do is level up. But it's okay, man, say it when you see me now. They don't think you deserve, they don't think that you're real. They don't know how you made it, how you got your deal. They don't think you put the time in, put the grind in. But it's okay, just do it when you see me now. Damn, who we talking about? Damn, who we talking about? Damn, who we talking about? It's okay, just do it when you see me then. Oh. It's okay, just say it when you see me then. Eins Live, Moving Mix mit DJ Maxi. Drei Alben in drei Wochen abliefern kann wirklich nur Kanye West. Was macht der Mann jetzt? Ein neues Projekt mit ihm selbst und Kid Cudi. Das heißt Kids See Ghosts. Und Maxi spielt hier den Titelsong vom Album. Kids See Ghosts. Kids See Ghosts sometimes. Kids See Ghosts sometimes. Kids See Ghosts sometimes. Spirit. Moving around, just moving around. Kids see ghosts sometimes. Kids see ghosts sometimes. Kids see ghosts. Spirit. Yeah, that's the king. Start that movement. Start that movement. Y'all can move me. This my movie. Y'all can stop me. Y'all too sloppy. Carbon copy. Carbon. Same thing in a room, sitting by myself, finding heaven soon. Many things that would trouble you, look beyond for a feeling like you never knew. Reaching out, hunting for the truth. I'm guessing I'm just sick of running. All this time searching hard for something. I can hear the angels coming. Kiss it, go sometimes. Kiss it, go sometimes. Kiss it, go sometimes. Spirit. Moving around, just moving around. Kiss it, go sometimes. Kiss it, go sometimes. Kiss it, goes. Spirit. Well, it took me long enough to rap on this. Strong enough, pay this shit, just gon' give up. Cause Ye just gon' live up to everything that sucks to you and us, never enough. Thought I'd be clever enough to give up while I'm ahead. I like breakfast in bed, but I love breakfast ahead. For anybody who said that I was better off dead, told them don't ever leave nothing that you ever read. Got a Bible by my bed, oh yes, I'm very Christian. Constantly repenting, cause yes, I never listen. Don't like being questioning, don't like being less than any of your competition in any of my professions. So I gotta guess, then I gotta stay the best, man. What else you expect from Mr. Westman? Painting from Westland, heard my space like a relative that you ain't seen a minute, called on the telephone. And when they see you, they say, damn, you got hella grown. Always thought you'd make it, but damn, now you hella know. Let's address some topics that I can embellish on. How we made enough bread for us to put some relish on. I won't relish on the fact I'm vibing on the future. Ultra light building in the building by mutual. Herzog in the mirror in the office out in Basel. No, not Miami, Switzerland. Kids see ghosts sometimes. Kids see ghosts sometimes. Kids see ghosts sometimes. Spirit. Moving around, just moving around. Kids see ghosts sometimes. Kids see ghosts sometimes. Kids see ghosts. Spirit. Yeah, that's the king. Civilization without society. Power and wealth with nobility. Stability without stasis. Places, spaces. Civilization without society. Power and wealth with nobility. Stability without stasis. Spaces and places. Kiss it, go sometimes. Kiss it, goes. Go sometimes. Kiss it, go sometimes. Yeah, that's the king. But what's the crown to the clouds? Yeah, that's the king, but what's the crown to the clouds? Been so long. Sing it. He's niggas in the jump from the minute I get them. Taking their shirt off, showing their tattoos, screaming and hollering and all. Got the gift to come out with it, put it together, deliver, make them feel it. Bitch, I've been up. Shy. Pull me out the pencil sharp. Bang! Like that student in the principal office. Put rappers and coffins, then dive like dolphins. On the dad of the lyrical marvel, you don't jump drunk off. So watch yourself. Or fuck around and get beside yourself. I know. Go ahead, though. Bounce and get the shake that ass. Drop that pussy. Stay in line, ho. Fuck a cane, cause you can. Cock up, head down, pussy popping on the handstand. Leave that pussy smoking. If you wanna do something, then bend over and bust that pussy over. You looking good, mama. Whops, what's up, homie? Siren, limousine, in the club on her. Yeah, bitch, you. Your late ain't no witness, this bitch, cause it's filling up. Inside pack from the floor to the ceiling up. The building ain't big enough. I'm backstage bouncing, adrenaline building up. The pussy cutter that I stutter. The heart flutter. Make your woman jaws melt like butter. Down like now, hype like that. The rhyme seller, kick ass like Jim Kelly. Stand up, wild out, booed up, been proud. Tell a nigga if you won't try it, then bitch, come on down. No sweat, no blood, no tears. And if I tell you it's the shit, then bitch, that's what it is. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen Daniel Danger! Ein Daniel Danger! Es gibt nur einen Daniel Danger! Ja, ich würde sagen, jetzt sind spätestens auch die letzten in den Hotels wach geworden hier und kommen runter. Das Geld kriegt er gleich. Was wollt ihr haben? Fünfer reicht. Ich weiß nicht, was es heute Abend gibt in Paderborn, wenn wir gleich rüberfahren. Bevor ich hier abhaue, spiele ich euch einen neuen Song von Marshmello. Der, wenn er nicht gerade sehr grandiose Pop-Songs produziert, jetzt doch mal wieder an sich selber und ein eigenes neues Album denkt. Und deswegen klingt das wieder ein bisschen mehr nach dem eigenen Marshmello-Sound. Er ist viel unterwegs, kommen viele Festivals in Deutschland, Airbeat One, Sonne, Mond, Sterne, New Horizons und so. Und zur Winter Edition World Club Dome kommt er in die Arena in Düsseldorf. Hier ist Check This Out. Ein neuer Marshmallow, check this out. 1 Live Moving, diese Show gibt's wieder am nächsten Samstag, neue Zeit, 18 bis 22 Uhr. Und unser neuer Timetable sagt, dass jetzt die DJ-Session kommt. Wir machen also kurz Infos um 10 und danach 3 Stunden Elektro in the Mix ohne Pause. Mogwai und unsere beiden Gäste Ügel und Wankelmut. Never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout outs on my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. We can either rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded. Can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and 2 smoking barrels locked and loaded. Diamonds glowing, chop climbing on them. We think I'm jumping out the window, how I got them open. Line around the corner, line them up the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, ER, my pants, velour. Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah, I sold the pack, the loose, the hard. Yeah. I listen to X, I beat the bars. Yeah. The snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, a trap. Protect your heart. Yeah. I waited in line, return, refine the new design. It's time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. I hustle, I flex, the world is mine. So please believe, allow the grease. These niggas, disease, don't speak, we squeeze. I make the devil go weak, the knees. You hate, you're lame, you're lost. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. She came, I came, now what's my name? My chain, my pants with the chain. They know it's me, the hat and the shades. They heard my voice and they ran to the stage. My Vans, my braids, my mans, my babe, my girls, my ex, my hoes that I left. The way I step out the car, that's a flex. Get thanks, get fresh, raise the love, then finesse. Less. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours.